Experiment geriet außer Kontrolle. Ein Fehlschlag mit Folgen in viel zu kurzer Zeit. Er hat versagt. Alles schien so idyllisch und zugleich perfekt zu sein. Das Paradies, doch die Schlange war klüger, ließ den Geist der Welt mutieren. Nichts hält die Krönung der Schöpfung in ihrem Wahn.